О каких событиях напоминает мемориал библиотеки на площади Бебеля в Берлине? Die versunkene Bibliothek am Bebelplatz. Am 10. Mai 1933 fanden in vielen deutschen Universitätsstädten Bücherverbrennungen statt, in Berlin gegenüber von der Friedrich-Wilhelm-Universität, heute Humboldt-Universität, auf dem Opernplatz, heute Bebelplatz. Sie bildete den Höhepunkt der Kampagne »Wider den undeutschen Geist«. 9 sogenannte Feuersprüche umrahmten die Verbrennung der Werke von Philosophen, Wissenschaftlern, Lyrikern, Romanautoren, Essayisten, deren Inhalte als undeutsches Schrifttum galten, wie Thomas Mann, Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, Tut Tucholsky, Sigmund Freud, Heinrich Heine, Erich Kästner und vielen andere. Zur Erinnerung an dieses Ereignis hat der israelische Künstler Micha Ullmann als Denkmal die versunkene Bibliothek geschaffen, die am 20. März 1995 eingeweiht wurde. Es handelt sich um einen unterirdischen, etwa 5 Meter tiefen Raum, der nicht zugänglich ist, sondern nur von oben durch eine Glasplatte einsehbar ist. Dieser Raum ist mit leeren Bücherregalen ausgestattet, die Platz für 20.000 Bände bieten. Über und unter dieser Glasplatte sind Bronzetafeln eingelassen, die über den historischen Hintergrund, den Schöpfer sowie die Entstehungszeit des Denkmals Auskunft geben. Außerdem wird ein Ausspruch von Heinrich Heine zitiert. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.